Ich habe hier eine GPS-Uhr, die misst also, wie schnell ich unterwegs bin, und ich kann auch meinen Puls sehen. Dazu trage ich noch einen Brustgurt, der funkt dann die Daten darüber, und so kann ich dann sehen, wie meine Leistung eben ist. Okay, dann viel Vergnügen. Ich warte hier. Ne? Ja, Puls 81. Blutdruck systolisch 132. Blutdruck diastolisch 87. Blutdruckstatus hochnormal. Mein großer Atemzüge Bruder bin ich. 15 pro Minute. Die Selbstvermesser. Atemzugvolumen. Ein Feature von Ulrich Land. Liter. Schritte heute 7406. Der Boom der Tragbaren. Das, was unter Quantified South oder Self-Tracking verstanden wird, ist eigentlich nur die Zuhilfenahme moderner Tools, die also seit 2007, 2008 verfügbar wurden. 3D-Bewegungssensoren, die die Erfassung von Bewegung, Schritten etc. möglich gemacht haben. Ralf Werner arbeitete 20 Jahre als Manager, bevor ihm chronischer Bluthochdruck attestiert wurde. Seitdem führt er minutiös Buch über seine Gesundheit. Zunächst in Excel-Tabellen und seit 3 Jahren betreibt er Self-Tracking. Ich zeige es Ihnen mal kurz. Wenn Sie also den hier am Handgelenk nehmen, dann sehen Sie da 2 LEDs. Und über diese LEDs und die Hautfarbe lässt sich also der Puls messen. Sie sind nicht voll verkabelt, sie funktionieren wireless. Doch deshalb nicht minder hautnah. Sie messen am Körper, werten Daten übers Netz aus. Nichts wird dem Zufall überlassen. Alles ist optimal kontrolliert. Jeder ein Big Brother seiner selbst. Gute Sache hier ist, dass auch der Kalorienverbrauch gemessen werden kann. Jetzt sind es 1467. Ziel ist das also auf über 3000 bis heute Abend zu bringen. Das ist also das Minimum. Dann haben wir hier die erklommenen Stockwerke. Dadurch, dass ich also ganz bewusst die Rolltreppen nicht nehme, schon 16 Stück. Genormte Stockwerke, also Industriestandard. Und dort kann man über Software erfassen, in welcher Schlafphase befindet man sich, sodass ich also da rundum gemessen werde. So, wieder zurück, ein bisschen außer Puste. Was können Sie jetzt ablesen? Ja, jetzt sieht man, dass ich gerade einen Puls von 160 habe. Also ich habe jetzt wirklich ziemlich Gas gegeben und es waren jetzt eigentlich gerade mal 2 Minuten, die ich unterwegs war und so. Scheiß Technik. Genau, also man sieht, das waren jetzt 280 Meter. Florian Schumacher, Mitte 30, gelernter Maschinenbauingenieur, Self-Tracking-Pionier und Gründervater des deutschen Ablegers der Quantified Self-Bewegung. Die Uhr piepst dann, wenn ich zu schnell werde oder wenn ich zu langsam werde. Also ich werde dann wirklich gecoacht. Das ist das Sony Smartband. Damit kann man seine Schritte, seinen Schlafrhythmus überwachen, wann man im Tiefschlaf ist, wann man wach ist. Dennis Fitt, Fachverkäufer in der Freiburger Filiale, eines der führenden Händler für digitale Fitness-Tracker. Wie die jetzt genau funktionieren, müsst ihr jetzt nachschlagen, aber die können das irgendwie umsetzen, dass wenn man den Arm kurz hebt, dass man dann minimal wach ist oder in der sogenannten Wachphase ist. Da gibt es dann auch ein kleiner sanfter Wecker. Wenn man in der Tiefschlafphase geweckt wird, dann ist man äußerst aggressiv, äußerst müde, gestresst. Wenn man dann in der Wachphase ist, steht man besser auf und hat dann den ganzen Tag über bessere Laune. Es gibt von jedem namhaften Hersteller diverse Smartbänder. Einer mag ein ganz schmales, einer mag damit nicht nur Schritte zählen, der andere möchte dann noch kleinere Bilder oder kleinere Texte anzeigen lassen. Gibt es eigentlich für jeden Geschmack, welche für jeden Körper. So kriege ich dann wirklich ein ganzheitliches Bild davon, wie aktiv bin ich eigentlich körperlich. Florian Schumacher, jetzt in seinem WG-Zimmer angekommen. Durchweg schwarz-weiß gehalten. Die rechte Wand praktisch ganz von einer riesigen weißen Leinwand eingenommen. Auf dem Boden davor ein Arsenal chromglänzender Hanteln und Gewichte. Eine schwarze Bank für Kraftübungen im Liegen und ein ebenso schwarzes Sofa mit einer vermutlich mit Sensoren gespickten Sitzschale vis-à-vis der Leinwand. Links davon eine pechschwarze Schreibtischecke mit riesigem Bildschirm. Ich habe eine Waage regelmäßig im Einsatz, ein Modell, das die Daten automatisch speichert. Das heißt, ich kann sie mir auf einem Smartphone oder auch auf einer Webseite anschauen in Form von einer Kurve und sehen, wie sich die Daten verändern. Dass man selber merkt, okay, ich bin faul, ich muss irgendwas machen. Die Tracking-Armbänder funktionieren im Kern ja über Beschleunigungssensoren aus der Automobilindustrie. Die stecken in Airbags drin. Das ist ein gesättigter Markt. Stefan Selke, Soziologe an der Hochschule Furtwangen. Und indem man genau die gleichen Sensoren in ein Armband einbaut, kann man natürlich völlig neue Dinge damit machen. Seit Handys und Smartphones die Armbanduhr überflüssig gemacht und eine kostbare Fläche freigeräumt haben, ist ein Konkurrenzkampf um den Platz am Ende des Arms entbrannt, der jetzt von Hightech-Gerätschaften zur Vermessung der Vitalwerte erobert wird. Immer am Mann. Das fortlaufende Self-Controlling. Identität am Handgelenk. Blutdruck und Blutzucker. Urinwerte. Normal- und Belastungspuls. Hirnströme. Schlafverhalten und Bewegungshäufigkeit. Sauerstoffzufuhr. Prostatafunktion, Kalorienverbrauch. Sodass ich also rundum gemessen werde. Was im Jahr 2007 von US-Wissenschaftsbloggern initiiert wurde, ist inzwischen vom Spleen einzelner Self-Stalking-Nerds zum massenrelevanten Trend avanciert. Während der PC- und Smartphone-Absatz stagniert, tut sich in der sogenannten Wearable-Technology ein neues Wachstumsfeld auf. Ist in den letzten Monaten richtig abgegangen zum Sommer hin, weil im Winter sind die Leute zu Hause faul und tun gar nichts. Wurden 2013 weltweit noch knapp 10 Millionen Smartwatches, Fitnessbänder und dergleichen verkauft, so gehen die IT-Konzerne davon aus, dass spätestens 2020 eine Milliarde tragbare Körperkontrollautomaten genutzt werden. Der Trend ist vor allem deshalb so erfolgversprechend, weil er unmittelbar an ein Grundbedürfnis andockt, das sich selbst permanent verstärkt. Narzissmus, selbstverliebte Eitelkeit. Und der nicht so beruhigende Verdacht, man könnte noch nicht alles aus sich rausgeholt haben. Hier hat man zum Beispiel das Jabone ab 24, das ist eines der meistverkauften Modelle. Ist halt ein äußerst dünnes Gerät, äußerst stylisch. Es gibt es auch noch in verschiedenen Farben, also so ist nicht. In dem Armband eingelassen sind so Metallstangen, die das Gerät quasi um den Arm schlingen und dann sich von alleine festhalten. Kreisen um den Bauchnabel. Februar 1660. Die Nase vor Kälte ganz geschwollen. Hatte im Bett noch Kopfschmerzen. Und am Kinn ein Pickel, der mir sehr zu schaffen machte. Hielt der Selbstbeäuger Samuel Pepys in seinem Tagebuch fest. Seines Zeichens Staatssekretär im London der 1660er Jahre. 9. März. Nahm mir vor, die ganze Woche keine starken Sachen mehr zu trinken, weil ich davon im Bett schwitze und ganz durcheinander gerate. Dass man derart obsessiv der Nabelschau des Egozentrismus frönt, war in früheren Zeiten eine Luxusmarotte. Heutzutage muss man einen 50-Euro-Schein übrig haben. Oder 2, 3, wer es ein bisschen feiner haben will. Während noch vor wenigen Jahren das datengestützte Anvisieren des Maximums Leistungssportlern vorbehalten war, lässt sich jetzt die massenhafte Verbreitung von Fitnessarmbändern als Demokratisierung feiern. Ich habe ein Messgerät, mit dem ich festgestellt habe, dass ich eigentlich mit Bier oder Wein weitaus größeren Alkoholpegel bekomme. Und trinke ich einen Whisky, dann nehme ich ein kurzes, kleines Glas und trinke das ganz genussvoll und langsam und da habe ich dann kaum Alkoholpegel. Die Self-Trackerei mit ihrer Zahlensammelwut ist bestens geeignet für Turnübungen am Stufenbarren der Gründlichkeit und anderer preußischer Tugenden. Dieses Hypercontrolling und die allabendliche Selbstauswertung der Körperdaten-Endloskolumnen spielt sich nicht im luftleeren Raum der munteren Nutzlosigkeiten ab, die keiner braucht, aber jeder haben will. Sondern es geht um Selbstoptimierung. Schritte heute 7406. Strecke 5,9 Kilometer. Stockwerke 9. Sportliche Aktivität 16 Minuten. Kalorienverbrauch 2868. Da habe ich eine ausgeglichene Nährstoffversorgung und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich es eben durch Nahrungsergänzungsmittel entsprechend beheben. Ich denke, dass viele Menschen den Wunsch haben, sich zu optimieren, nicht nur vor sich hinzuleben, sondern etwas aus ihrem Leben zu machen. Zum Beispiel mit einer Waage, die mit dem mobilen Self-Tracking-Equipment vernetzt ist. Da kann man sich dann draufstellen, die misst dann Körperfettanteil, die haben dann auch eine Smartphone-App und kann dann auch hier seinen Body-Mass-Index ausrechnen lassen. Die Mischung zwischen Körpergröße, Körpergewicht und der Körperfülle, glaube ich noch. Body-Mass-Index, seit 1832 die Maßzahl für das Körpergewicht in Relation zur Körpergröße. Gewicht geteilt durch Größe hoch 2. Ob man jetzt als dick giltet oder nur als übergewichtig giltet oder ob man Normalgewicht hat. Gewicht, Puls, Schritte. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, an dem der Quantified Self-Made Man erkennt, wie es um ihn bestellt ist. Was da passiert, dass nämlich aus diesen scheinbar deskriptiven Daten letztendlich immer normative Daten werden. Also Erwartungen transportiert werden. Anders gesagt, Daten übersetzen Erwartungen in Handlungsanweisungen. Das ganze Leben ist ein Algorithmus und wir sind nur die Kandidaten. Die Martin Luthers Geheiß, unserer göttlichen Berufung folgend, nach Selbstperfektion streben. Ora et labora. Biete dich an und arbeite an dir selbst. Du kriegst dich noch besser hin. Proteine geben dir heute Morgen Kraft. Der innere Schweinehund ist zu besiegen. Mach weiter. Wenn du dich nur streng genug kontrollierst. Das war ein guter Start in den Tag. 2115 Schritte. Das kann ein Ton sein, das kann auch ein Licht sein, das mir einfach gelb, rot oder grün anzeigt. Heute bist du schon viel gelaufen, heute bist du wenig gelaufen. Für die Körperhaltung gibt es ein Gerät, das vibriert, wenn man in eine schlechte Körperhaltung verfällt. Bauch rein, Brust raus. Unbestechlich. Du hast heute nur 26% deines Tagesziels erreicht. Na, kommt da so ein Herz als Belohnung, ein Smiley. Super. Okay, ich probiere einen weiteren Schritt. Ich muss immer ein bisschen mehr machen, wie das ich kann. Da draußen gibt es eine bessere Version von dir. Wenn wir Menschen haben, die effektiver sind, dann kann natürlich jemand, der Arbeitgeber ist, kann mehr fordern. Das heißt, irgendwann wird dann auch die Optimierung vielleicht notwendig, um mit diesen Anforderungen zurechtzukommen. Die kybernetische Selbstoptimierung, ich tue etwas, ich vermesse es, ich sehe das Ergebnis, ich versuche mein Verhalten zu ändern, das kann wieder in Kennzahlen abgebildet werden und so weiter. Das ist so ein Steuerkreis, kybernetisch. Aber wo kommt dieser Optimierungswahn her? 1755 von Jean-Jacques Rousseau, La Perfectibilité genannt. Der Mensch im Naturzustand ist gut und frei und damit auch frei, sich zu vervollkommnen. Das Mängelwesen Mensch zu überwinden und die Stigmatisierung ganzer Bevölkerungsgruppen als Versager, als Überflüssige, als Randgruppen. Und auf der anderen Seite haben wir diese überzogenen Ansprüche, eben seinen eigenen Körper als eine Kapitalsorte zu betrachten, zu investieren und da möglichst große Gewinne rauszuziehen. Man könnte fast von einer digitalen Klassengesellschaft sprechen, entweder in Richtung dieser perfektionierten Subjekte oder der imperfekten. Und das Ganze rational auf Basis von scheinbar objektiven Datenreihen. Natrium 140 Millimol pro Liter, Kalium 4,2 Millimol pro Liter, Calcium 2,3 Millimol pro Liter, Chlorid 103 Millimol pro Liter, Magnesium 0,9 Millimol pro Liter, Glucose 5,20 Millimol pro Liter, Harnstoff N 29 Milligramm pro Deziliter, Kreatinin 1,1 Milligramm pro Deziliter. Was viele nicht wissen, ist, dass also viele Leute die Tracker nicht am Handgelenk tragen, sondern am Körper. Und das ist dann auch eine Sache. Will ich jetzt unbedingt nächste Woche gefragt werden, na, wie läuft es denn mit dem Laufen? Oder will ich das erstmal für mich behalten und dann kann ich es irgendwo in die Brusttasche, am BH oder in die Hosentasche stecken? Das ist die LG G-Watch R. Der Vorteil ist halt hier, es sieht aus wie eine echte Uhr. Man erkennt von außen nicht den Unterschied zwischen einer normalen Uhr und einer Smartwatch. Können Sie die mal anmachen? Das ist jetzt der Akku leer. Wenn jemand im WhatsApp schreibt, kann man dann auch direkt antworten mit der Spracheingabe. Die Uhr setzt es dann quasi in Text um und schreibt dem anderen zurück. Also der andere merkt gar nicht, dass man eine Smartwatch anhat. Lieber Herr Land, als introvertierter Nerd habe ich keinerlei Interesse, im Radio gehört zu werden. Interviewabsage eines Stuttgarter Quantified Self-Vermessers. Überdurchschnittlich viele junge Leute, die sich Gedanken machen, was machen sie eigentlich mit ihrem Leben. Zur brisanten Mischung wird's, wenn bei den Technikenthusiasten, die zölibatär um den Computer und den eigenen Bauchnabel kreisen, die Facebook-übliche Lust an der Selbstoffenbarung hinzukommt. Wenn datenversessene Nerds exhibitionistische Selfies in Gestalt ihrer Schrittzahlstatistik raus in die Welt pusten und posten. Ihre Herzfrequenzdaten teilen und mitteilen, ihr Innerstes nach außen kehren. Völliger Unsinn. Wo man kein Geheimnis mehr hat, kann man nicht mehr vertrauen. Und wo über alles transparent ist, kann man keine Solidaritätssysteme mehr bauen und so weiter. Dann hätten wir hier zum Beispiel die Smart Watches. Dort kann man dann Nachrichten ablesen. Man kann Bilder oder sogar Anrufe entgegennehmen. Eine Besonderheit stellt da dann die Gear S dar von Samsung. Hier kann man eine SIM-Karte einlegen. Man könnte damit auch eigenständig telefonieren. Laut Samsung könnte man es, aber die Software unterstützt es noch nicht, lustigerweise. Ist halt mit 350 Euro dann doch etwas teurer. Mensch, Mechanik, Nick, Nick, Nick, Nick. Self-Tracking als Self-Fracking. Ich zerlege mich in wenige Parameter. Schrittzahl, Urinierhäufigkeit, Körperhaltung, Kalorienverbrauch, Schlafphasen. Das heißt, dass wir aus Qualitäten, Gesundheit, einzelne messbare Quantitäten machen und versuchen, so zu tun, als wenn diese Einzelteile für das Ganze stünden. Aus komplexen Persönlichkeiten werden numerische Objekte. Da hat man als Mensch ein relativ schlechtes Gespür dafür und mittlerweile ist es ja leider sehr weit verbreitet, dass die Menschen zu wenig schlafen. Ich habe das selber bei mir dann auch gemerkt und war überrascht, wie wenig das ist, wenn man das mal wirklich schwarz auf weiß in den Daten sieht. Dieses falsche Selbstbild, das kann man durch diesen objektiven Blick dann eben korrigieren. Über manche Verblendung hinweg, über manche Trugschlüsse hinweg. Angesichts der freiwillig im Bett installierten Spannersensoren und Voyeurswanzen, an den Körper angedockten Erfassungstools, angesichts der Effizienz- und Effektivitätsverzückungen, angesichts der Allianz aus Körper- und Technikenthusiasmus, mag man sich an längst verblichene Denker erinnert fühlen. Um im Einzelnen zu verstehen, wie diese Maschine atmet, müssen Sie denken, dass der Muskel D zum Anheben der Brust oder zum Senken des Zwerchfells dient und dass die Animalgeister, die sich in dem mit M bezeichneten Gehirnhohlraum der Maschine befinden, vom Muskel E in den Muskel D strömen und ihn aufblähen. René Descartes, 1632, Traité de l'Homme, Abhandlung über den Menschen. Wenn der Mensch auf diese Weise funktioniert, mag man sich glücklich schätzen, eine Maschine mit sich rumzutragen, die Maschine Mensch ständig im Blick hat. Oder andersrum? Wer glaubt, einen stets aktiven digitalen Kontrollmechanismus an sich angedockt haben zu müssen, der bewegt sich auf der Höhe des mechanistischen Weltbilds des 17. Jahrhunderts. Denken Sie danach, dass diesen Muskel D gewisse Häute umschließen, die ihn umso heftiger pressen, je mehr er sich aufbläht und so disponiert sind, dass sie, noch ehe alle Geister vom Muskel E zu ihm hinübergeströmt sind, deren Lauf Einhalt gebieten und sie durch die Röhre B, F gleichsam zurückgurgeln lassen. Vermittelst dessen hören sie nicht auf, diese beiden Muskeln abwechselnd aufzublähen und erschlaffen zu lassen. Die ganze Anrufung der Eigenverantwortung ist ja ein Kind der Aufklärung. Es gibt dann eben nicht mehr den Schöpfer, der das ganze Komplizierte irgendwie regelt. Es gibt nicht das göttliche Uhrwerk. Aufs Erscheinen und Wirken gleich welcher Lichtgestalt ist kein Verlass mehr. Kein Herr mehr da, der es richten wird. Keine Entlastung mehr durch den Blick gen Himmel. Das religiös-magische Bewusstsein fliegt auf. Löst sich auf. Unser Modell ist das Individuum, das für sich selbst verantwortlich ist, in das unternehmerische Selbst, das präventive Selbst im Gesundheitsbereich, in der Karriere. Und wenn es nicht funktioniert mit der Eigenverantwortung, sei es jetzt die Gesundheit, die Beziehung oder was auch immer, dann steht das moderne Ich einfach nackt im Regen. Zellulitis, Furunkel, Fußpilz, Hämorrhoiden, Inkontinenz. Mundgeruch, Genitalwarzen, Fettleibigkeit, Blähungen. Da haben wir eigentlich die Durchdringung unserer Gesellschaft durch neoliberale Verwertungslogik, die immer fragt, was ist der Nutzen, der Impact und nicht mehr fragt, was ist der Wert von etwas. Und den Nutzen, den kann ich dann quantifizieren. Und Daten sind Deiche, die uns schützen vor diesen Unwägbarkeiten, den Unkontrollierbaren. Das ist jedenfalls die Illusion. Diese Vermessung bedeutet, dass Bedeutungsqualitäten verloren gehen, die eben nicht quantifizierbar sind. Und damit kommt es zu einer Verflachung des Lebens. Es ist alles nicht ganz neu. All das ist beschrieben worden, Marcuse, der eindimensionale Mensch. Aber wie es jetzt praktiziert wird, in der technischen Möglichkeit, in der Attraktivität, kriegt es doch noch mal einen Twist. Auf der Unterseite ist so ein kleiner Sensor dran, der misst dann kurzzeitig mit einem kleinen Licht den Puls, der aber im Regelfall nicht genau ist. Weil auf der Handoberseite kann man den Puls ganz schlecht messen. Das ist noch Spielerei, aber es ist annähernd genau. Dauervisite. Das vertragte Self-Getrackle kann ruckzuck in ein so schweißtreibendes Unterfangen ausarten, dass sich die bange Frage erhebt, ob man wirklich all diese körpereigenen Details über sich wissen will. Ob einen die permanente Leistungs- und Leibesvisitation nicht geradezu lebensfeindlich unter Druck setzt, während man recht eigentlich besagtes Leben doch verbessern wollte. Das kann eine Persönlichkeitstendenz sein, dass man zu sehr unter seinen Misserfolgen leidet. Dann ist es natürlich sinnvoll, sich nicht vor Augen zu halten, was man alles nicht erreicht hat. Probiere es noch einmal. Es gibt wahrscheinlich manche, die sich damit Weltmeistern in die Challenge begeben. Das wäre negative Energie. Gut gemacht. Ich habe Vorstellungen, was ich in den nächsten 5 Jahren machen will. Und dann versuche ich das also mit den bestmöglichen Mitteln am effizientesten. Und Ziel ist kein Ziel, außer man dokumentiert es. Wenn ich es erreichen will, dann muss ich es kontrollieren. Mach mal wieder Sport. Das ist sehr, sehr gut. Man sieht so schwarz auf weiß, ich habe mich heute erst 400 Schritte bewegt. Das ist ja eine Katastrophe. Und immer schön lächeln. Dadurch, dass das Ganze vernetzt ist, kann ich es also auch mit anderen teilen. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht Mittwochabend am Waldrand bei der AOK-Laufgruppe jede Woche hin kann, dann kann ich eine virtuelle Laufgruppe haben, kann diese virtuelle Laufgruppe anpassen, sodass das nicht zur Frustration wird, weil alle schneller sind und mehr machen, sondern kann die quer durch Europa verbinden und sehen, wo stehen die eigentlich, also da, und den hole ich heute noch. Das motiviert dann. 9/11, Fukushima, islamistischer Terror, Ukraine, Flüchtlingskrise. Die Menschen haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich mehr Unwirksamkeitserfahrung gemacht. Wir können die großen Maßstäbe nicht mehr beherrschen. Stichwort Finanzkrise, also wie alles aus dem Ruder läuft. Ich bin mit 111.000 Schritten in den letzten 7 Tagen an erster Stelle. Das war, da hat mich jemand überholt. 1.000 Schritte, mehr als ich, nein. Gut, genieße den Vorsprung und Nachmittag hole ich dich. 9/11, Fukushima, islamistischer Terror, Ukraine, Flüchtlingskrise. Keiner hat mehr die richtige Lösung. Und die These ist die, dass wir uns zurückziehen auf die Maßstabsebene des Beherrschbaren. Dass wir die Welt kleiner und simpler machen, als sie eigentlich ist, weil wir den Institutionen nicht mehr vertrauen, weil wir der Moderne letztendlich nicht mehr vertrauen. Die Moderne ist ja das Versprechen, dass sich Gesellschaften selbst regulieren können. Durch Wissen, durch Technik, durch Forschung vor allen Dingen. Das hat einen Riss bekommen. Die Annehmlichkeiten der früheren, religiös abgefederten Ohnmacht werden ersetzt durch die höchst unangenehme moderne Ohnmacht angesichts globaler Katastrophen, die unseren wohlsituierten Status quo bedrohen. Also Rückzug in die eigenen 4 Wände. Auf den eigenen Leib. Auf das eigene Gespür. Das uns allerdings auch nicht mehr ganz geheuer ist, dass wir glauben, kontrollieren zu müssen. Dass wir glauben, kontrollieren zu können. Immerhin. Wenigstens das. Die Verinnerlichung des Risikomanagements. Die Verniedlichung des Risikos. Das funktioniert hervorragend. 28. Mai 1660. Hatte heute Nacht einen seltsamen Traum, dass ich mich bepinkelte. Was ich auch tat. Wachte nass und frierend auf. Hatte große Schmerzen beim Wasserlassen, was mich sehr melancholisch stimmte. 1. März 1664. Starker Rheumatismus im linken Auge. Aus Samuel Pepys Tagebuch. Man kann zum Beispiel auch noch gucken, wie das Wetter in den anderen Städten ist oder wie lange man unter anderem noch nach Hause braucht oder ob die Kinokarten schon zu Hause angekommen sind. Bekommt man auf der Uhr direkt präsentiert, ohne dass man das Handy rauskramen muss. In den nächsten Jahren wird es Technologie geben, wo ich also aufgrund der Hautoberflächenspannung Dinge wie Herzinfarkte oder Hirnschläge 2 bis 3 Stunden voraussagen kann. Und wenn ich zur gefährdeten Gruppe gehöre, wo also die letzten paar Minuten, die letzte halbe Stunde im Prinzip schon lebensrettend ist, warum soll ich das nicht nutzen? Digitaler Krückstock. Oder jeder ist sein Medizinmann. zum Beispiel Fitbit und die Zentralkrankenversicherung in Köln, die also dann ein freiwilliges Programm für Diabetes 2 Betroffene im Managed Care Bereich angehen. Und hier ergibt sich die Möglichkeit, jetzt also dann individuell wesentlich besser zu betreuen, wenn ich als Krankenversicherung jetzt zum Beispiel ein Smartphone, einen Tracker und ein Blutzuckermessgerät zur Verfügung stelle und kann sagen, jetzt kommt diese Woche, war das also nicht so viel mit der Bewegung, woran hat es gelegen? Wie können wir helfen, um das zu verbessern? Wir haben die und die Angebote. Über den Kniff Gesundheitsoptimierung die optimale Kontrolle über die Daten Jäger und Sammler. Klick, klick, schon weiß meine Krankenkasse, ob ich mich auch brav gesundheitskonform verhalte. Eingesparter Krankenhausaufenthalt entspricht den Kosten für Selbstvermesser-Equipment. Diabetes 2 ist ein Bereich, der sich wirklich verringern lässt durch Bewegung und kostet um die 500 Euro, wenn also da jemand ins Krankenhaus geht. Und wenn ich die betroffene Zielgruppe aus dem Krankenhaus rausholen kann, erstmal selber als Bluthochdruckpatient gehöre ich auch zur Gefährdungsgruppe. Wenn mich Bewegung von Diabetes 2 frei hält, dann bewege ich mich. Also Herz-Kreislauf, Übergewicht sind Sachen, die ich unter Kontrolle habe. Von daher sind diese Tools eine Sache, die mir helfen, fitter zu werden und gesünder. Diabetes 2 sind ungefähr 8% der Bevölkerung, 6 Millionen. Wenn man sich komplett eindecken möchte, einmal die Waage, ein Brustgurt, ein Smartband oder auch eine Smartwatch und dann sind wir so bei ca. 500 Euro. Angebot, Upgrade, neueste, intelligent, billiger, extra, smarter, Angebot, noch, neueste, jetzt, billiger, genauer, lebenssensibel, smart, zuverlässig, noch, Upgrade. Ein nicht zu verachtendes Sparpotenzial, wenn man bei 6 Millionen Patienten die Zahl der Krankenhausbesuche nachhaltig drosseln kann. Insbesondere auch für die Arzneimittelindustrie sind die Zahlenkolonnen der neuen Sammelwut ein gefundenes Fressen. Dass ich zu den Medikamenten eine App bekomme, die mir hilft, diese Medikamente zum richtigen Zeitpunkt einzunehmen, den Effekt dieses Medikaments zu messen und die Dosierungsempfehlung anzupassen, dass man Medikamente noch ergänzt, zum Beispiel durch digitale Produkte, dass man dann die Entscheidungen noch viel verfeinert und treffsicherer macht. So ein Geschäftsmodell ist natürlich denkbar, dass der Nutzer, der dem Pharmahersteller die Daten zurückliefert, dafür entlohnt wird mit einem Rabatt auf das Medikament. Die praktischen Tools. Als Köder. Damit der Pharmakonzern über die verschenkte Self-Tracking-App an die Koordinaten der Patienten kommt, um deren Selbstvermessung zum Beispiel mit punktgenauer Medikamentenwerbung flankieren zu können. Praktisch, wenn die self-getrackten Werte Defizite offenbaren, habe ich schwupps die richtigen Pillen auf dem Schirm. Also ich weiß es also zum Beispiel von Böhringer Ingelheim. Da geht es also darum, Patienten nicht nur medikamentös zu helfen, sondern zu sagen, das und das sind die Tools, die wir dir zur Verfügung stellen können, um dich da selber zu motivieren, zu messen, zu sehen, wo du stehst. Dann können wir also beurteilen, was du wirklich an Medikamenten eigentlich brauchst. Nicht auszuschließen allerdings, dass die Sache umschlägt und zum Nachteil für die Pharmaproduzenten ausgeht. Ich messe täglich meinen Blutdruck und das Interessante daran war, dass also 2/3 der Medikamente, die ich bekommen habe, überhaupt keine Auswirkungen auf meinen Blutdruck gehabt haben und ich konnte die im Prinzip absetzen. Was damit auch verschwindet, sind die ganzen potenziellen Nebenwirkungen, habe aber auch andererseits erkannt, dass ich mein Leben lang mit bestimmten Medikamenten, wo sofort ein Ausschlag da war, leben muss. Ein Fall, wo Self-Tracking ohne Frage eine medizinisch sinnvolle Maßnahme ist. Einerseits. Andererseits tun sich Möglichkeiten auf, wo die Pharmaindustrie auf Basis von diesen ganzen Selbstvermessungsversuchen sich neue Krankheitsbilder ausdenken kann, um daraufhin wieder neue Medikamente auf den Markt zu bringen. Also das habe ich selbst beobachtet auf so einem Meeting. Die Bewerbung eines Pharmaunternehmens für eine bestimmte Gruppe von Selbstvermessern, die sich mit Testosteron-Levels beschäftigen. Und da liegt es nahe zu sagen, wir fördern das, weil möglicherweise finden wir heraus, dass unter bestimmten Bedingungen Testosteronmangel herrscht bei Männern. Und das deklarieren wir jetzt als ein Defizit. Und zwar eins, das man messen kann. Und wenn man es dann messen kann und es ausgleichen will, braucht man ein Medikament dafür. Also das günstigste aktuell wäre das Sony Smartband. Ist jetzt nicht unbedingt das hübscheste, kann aber von den Funktionen halt detailliert zusammenfassen, wie es einem geht. Wir haben ja die klassische Forschung von der Gesundheit, wo man eben sein Leben lebt und dann überrascht wird davon, dass plötzlich eine Erkrankung passiert. Und dann ist der klassische Ansatz, dass das Problem erst gelöst wird, nachdem es entstanden ist. In der Gesundheitsversorgung stehen wir einer richtigen Revolution bevor. Teilweise können Algorithmen einen Teil der Sorge für die Menschen übernehmen und man kann dann die Aufmerksamkeit der Ärzte noch stärker auf die wichtigen Fälle bündeln. Man kann natürlich auch in der Zuteilung von Mitteln Veränderungen machen. Tracking ersetzt den Arztbesuch. Und die Politik genießt die Aussicht, das Problem der lückenhaften Arztversorgung auf dem platten Land aufs Eleganteste loszuwerden. Dadurch, dass ich zu Hause Vitalitätswerte erfasse, die meinem Arzt schicke, vielleicht wie viel Proteine und wie viel Fette ich gerade in meiner Ernährung drin habe oder wo mein Blutdruck gerade steht. Und vielleicht hilft dem Arzt eine Software dabei, die Messwerte erstmal grob zu interpretieren. Das System wird effizienter. Dadurch, dass es einfacher wird, Daten zu erfassen, kann ich natürlich viele kleine Check-ups machen und vielleicht schon frühzeitig erkennen, wenn was aus dem Ruder läuft. Kann ich kontrollieren, protokollieren, verfolgen, wie nimmt jemand seine Medikamente. Womöglich mit direkter virtueller Anbindung eines Chirurgen. Das Badezimmer als Operationssaal. Oder ich brauche erst gar keinen Medikus. Kann mich mit Hilfe der eigenen Daten und der Informationen auf Selbstvermesser-Websites selbst therapieren. Dann kommen triviale Dinge raus. Mehr schlafen ist gesund, frische Luft ist gesund, mehr trinken ist gesund. Es ist nützlich, solche Dinge zu wissen. Dadurch vermöchten selbst Leute mit ganz schwachen Seelen eine höchst absolute Herrschaft über all ihre Passionen zu erlangen, falls man genügend Mühe aufwendete, sie abzurichten. René Descartes. Es kommt von der Evolution her, dass wir also eigentlich dafür gebaut sind, den ganzen Tag irgendwo durch die Savanne zu laufen. Wenn man also zum Arzt geht, die typische Frage ist, wie oft machen Sie Sport? Dann sagt man zweimal, zwischendurch gehe ich einmal joggen, dann sind alle zufrieden. Problem ist, wenn man also den Rest der Woche im Büro sitzt, mit dem Auto morgens zur Arbeit fährt, in die Tiefgarage, Fahrstuhl hoch, dann bleibt da nicht viel übrig. Dann sind es nicht diese wünschenswerten 10.000 Schritte. Frühstück machen, Hauslüften, ein bisschen vom Computer und anderen Sachen hin und her gehen und mit den Öffentlichen hierher kommen zum Interview. Das gibt mir schon 5.000. Heute Nachmittag gehe ich nochmal mit dem Hund raus, dann sind die 10.000 da. Die Barmer GEK rechnet vor, dass der durchschnittliche Büroangestellte, wenn er mit dem Auto zur Arbeit fährt, den Fahrstuhl nimmt und zu Hause nicht Sport treibt, auf 2.500 bis 3.000 Schritte pro Tag kommt. Das ist das Tolle an der Technologie. Ich muss nicht den Riesenwaldlauf, den Marathonlauf planen, sondern kann einfach mal sagen, okay, ich fahre jetzt hier mit dem Bus runter, steige nicht am Hauptbahnhof aus, sondern am Schlossplatz, gehe dann die paar hundert Meter schon mal runter. Beim Self-Tracking wird die gesteigerte Selbstreflexion auf rein körperliche Funktionen reduziert und an ein Gerät delegiert. Eine Maschinisierung des Ichs, die an Selbstentmündigung grenzt. Früher war ich selbst es, die mir gesagt hat, ich muss mich mal wieder in Bewegung bringen, muss die Schnäpse weglassen, meinen Schokoladenkonsum drosseln. Jetzt wird mir das von einem Minimal-Computer besorgt. Einerseits, andererseits, die Datensammelleidenschaft der körperangedockten Messapparaturen ist stumpfer Neutralität verpflichtet. Die Maschinchen errechnen aus den verbuchten Zahlen werten Fakten so präzise wie schlichte Handlungsanweisungen, ohne sie in moralinsaure Lebenswandelsverbesserungspredigten und Ansprachen an das ohnedies schlechte Gewissen münden zu lassen. Das mathematisierte virtuelle Verfahren macht den knochigen Zeigefinger des Herrn Dr. Schlauberger obsolet. Schon wieder ein Arztbesuch gespart. Diabetiker optimal eingestellt, Bewegungsmuffel angespornt und gesunde? Kontrollieren sich so lange, bis sie krank sind und sich kontrollieren müssen dürfen. Die perfekte Win-Win-Situation. Im mittleren Gehirnventrikel schwebt die Zirbeldrüse H, welche die sie umgebenden Animalgeister zu steuern vermag, die sie durch die Nervenschläuche in die Muskeln transportiert, um sie aufzublähen. In der Tat lassen sich die Nerven der Maschine sehr gut mit Rohren einer Springbrunnenmaschine vergleichen, ihre Animalgeister mit dem Wasser, das sie bewegt und dessen Quelle das Herz ist und dessen Verteiler die Gehirnhöhlen sind. Die Körperbewegungen sodann entsprechen denjenigen einer Uhr oder Mühle. Man kann ein billiges Smartband nehmen, da ist man so bei 70, 80 oder 100 Euro. Wenn man dann noch den Herzfrequenzmesser oben drauf legt, dann sind wir so vielleicht bei 150 in der Form. Im Dienste der Gesundheitsindustrie. im Dienste. Der Mensch kann mit seinen ganzen Funktionen vermessen werden und das ist auf jeden Fall ein Ziel, dann auch dieses Wissen nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich zu nutzen. Self-Tracker sind Altruisten, spenden ihre Datenschätze für die Volksgesundheit. Aber die Apostel der Bewegung geben ihre Daten nicht einfach so frei, wie Otto Normal Self-Tracker, der sich womöglich keinen Kopf darum macht, was er tut, wenn er seine Daten zur industriellen Nutzung in die Cloud lädt. Sie geben ihre Daten frei zum Wohle des geplagten Kollektivs. Eine Art Crowdfunding von Daten. Mit einem simplen Armband und einer einzigen App steigen wir auf aus dem Millionengrab der tumben Patienten in die olympische Sphäre der schwarmintelligenten Doktores, die die ganze Gesellschaft verarzten, optimieren. Aus Therapierten werden Therapeuten, Gesundheitsforscher und Gesundheitsapostel. Wer hingegen seine Daten der Allgemeinheit nicht preisgibt und zur Verfügung stellt, ist ein Kameradenschwein. Also Umkehr der Beweislast, dass jemand eben, der keine Daten hat und zeigt als Versicherungsnehmer und so weiter, dass der in Bedrängnis kommt, dass er sich rechtfertigen muss dafür. Fructosamin 2,6 Millimol pro Deziliter. Bilirubin direkt 0,1 Milligramm pro Deziliter. Osmolalität 288 Milliosmol pro Kilogramm. Ich möchte meine Daten nicht einsperren, sondern ich möchte, dass daraus neue Erkenntnisse entstehen. Allerdings ist auch ein Florian Schumacher sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Einsicht in seine persönlichen Gesundheitsstatistiken zu gewähren. Alpha-2-Globulin. Das ist dann irgendwie doch auch zu persönlich. Okay. Alpha-1-Atitrypsin 145 Milligramm pro Deziliter. Fibrinogen 220 Milligramm pro Deziliter. Verwunderlich andererseits, wie munter und wacker er als aufgeklärter Quantified Self Freund und Förderer genau dieses Datenkapital einem unbestritten kommerziell agierenden Server in die Wolke stellt. Beta-Globulin 9,4%. Neu ist jetzt natürlich der finanzielle Anreiz, dass man Rabatte gibt für Menschen, die gewisse Apps verwenden. Und wenn ich jetzt hier mit dem Smartphone durch die Gegend laufe und aufzeichne, wie schnell ich bin und wie weit ich gelaufen bin. Gut gemacht. Es werden eigentlich nur die Belohnungen hervorgehoben. Was nicht hervorgehoben wird, ist, wo dann auch Bestrafungen stattfinden müssen, damit das Ganze ausgeglichen ist. Keine Firma verschenkt ja nur Boni und Rabatte. Auf der anderen Seite muss das Geld irgendwo reinkommen. In Amerika ist schon weit verbreitet, dass die Versicherungen die Geräte zur Verfügung stellen. Jörg Klingbeil, Datenschutzbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Bis hin zu Geräten, die sie den Arbeitgebern mit Mengenrabatt anbieten. Und die Arbeitgeber geben die an ihre Mitarbeiter aus, verpflichten die Mitarbeiter im Arbeitsvertrag, solche Gerätschaften zu tragen. Und können dann sozusagen auch das Verhalten der Mitarbeiter verfolgen. Die Krankenkasse Generali hat ein Programm jetzt in Planung, wo dann Menschen für die Übertragung von gewissen Daten zu ihrem Gesundheitszustand dann Rabatte bekommen. Das heißt, wenn ich entsprechende Werte habe, bekomme ich dann die Kinogutscheine und gewisse andere Vorzüge, die da geplant sind. Das fängt dann bei Kochrezepten vielleicht an und am Schluss muss ich den Body Mass Index mitteilen oder meine Personenwaage funkt selbstständig. Meine Daten an die Versicherung, das wäre dann das Horrorszenario in der Ferne. Das sind im Moment nur punktuelle Anreize. Aber irgendwann kommt eben die Situation, dass man sich Mühe geben muss, überhaupt noch einen Tarif zu bekommen, bei dem man nicht seine Daten preisgibt. Dann braucht man eine gesetzliche Grundlage, dann reicht die Einwilligung nicht mehr aus. Wenn ich die App hochfahren will, ich halte es einfach mal ran. Bei Android sieht es so aus, also von der Programmierung des Betriebssystems her. So wie ich also da einer App zustimme, haben sie Zugriff auf sämtliche Daten. Mein Telefonbuch, meine Bewegungen mit dem Handy, alles. Da steckt ein knallhartes Geschäft drin. Wenn Sie wissen, was bei Adressändern Profildaten wert sind, also Angaben zu einer Person, wo nicht nur Name und Anschrift stehen, sondern Alter, Berufsgruppe, Hobbys und dergleichen. Also Informationen, wie sie sich an Adressänder mühsam über Preisausschreiben und Ähnliches ergattern muss, dann muss einem klar sein, dass diese Angebote nicht kostenlos sind, sondern ich bezahle sie mit meinen Daten. Diese ganzen Selbstvermessungsgeräte treten ja eigentlich an mit dem Anspruch, für eine stärkere Selbstkontrolle des Einzelnen zu sorgen. Und die größte Gefahr liegt eigentlich in Wirklichkeit in einem Kontrollverlust, dass er eben doch nicht der Herr seiner Daten ist, weil er stellt die Daten letztlich einem für ihn nicht definierbaren Kreis von Interessenten zur Verfügung. Ohne dass es, versteht sich, einen echten, etwa einen technischen Grund gäbe, weshalb die Datenauswertung nicht auch privatissime, ausschließlich auf dem eigenen Computer erfolgen sollte. Problem nur, mit den privat gehorteten und gehüteten Daten ist kein Geld zu verdienen. Schon gar nicht für Außenstehende. Viele Firmen leben davon, dass sie diese Daten weitergeben. Deshalb benutze ich Apps relativ vorsichtig. Und das sollte sich jeder im Detail durchlesen und sich darüber bewusst sein, was er da über sich weitergibt. Leukozyten 13 Gigaparts pro Liter. Eiweiß 9 Milligramm pro Deziliter. Erythrozyten 1,2 pro Mikroliter. 0 Milligramm pro Deziliter. Plattenepithelien 15 pro Gesichtsfeld. 0 Milligramm pro Deziliter. Rundepithelien keine. Einerseits habe ich das Vertrauen, dass kein Weiterverkauf meiner Daten stattfindet, also zumindest nicht in personalisierter Form. Was stattfinden könnte, ist, dass wirklich die Daten über einen ganzen großen Pool an Nutzern weitergegeben werden und Erkenntnisse statistischer Natur herausgewonnen werden. Zum Beispiel die durchschnittliche Schlafmenge der Münchner im Vergleich zu der Schlafmenge der Europäer. Und zugleich gibt es auch relativ wenig Szenarien, wo ein Schaden für mich konkret aus meinen Daten entstehen würde. Och, da würde einem schon so einiges einfallen. Bei der Eingruppierung in Sachen Beitragshöhe, bei privaten Krankenkassen etwa. Urinwerte. Oder bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit im fortgeschrittenen Alter. Blutdruck und Blutzucker. Und nicht zuletzt dürfte es für Personalchefs ausgesprochen interessant sein, wie hoch das Herzinfarktrisiko eines Mitarbeiters ist, wenn es um die Frage möglicher Beförderungen geht. Oder ums Bewerbercasting bei Neueinstellungen. Du hast heute nur 26% deines Tagesziels erreicht. Im Moment wäre das rechtlich nicht zulässig, aber in der Praxis geschieht es natürlich gleichwohl, würde ich mal behaupten. Es findet also nicht nur die gepriesene Demokratisierung der Self-Tracking-Gerätschaften statt, sondern auch eine Vergesellschaftung der individuellen Self-Tracking-Daten. Wenn der wackere Selbstvermesser nicht bedenkt, dass der Datenstrom sich nur ausknipsen lässt, sofern er selber den Schalter betätigt. Und das Häkchen setzt, mit dem er die Datenübertragung nicht akzeptiert. Die Daten werden so oder so erfasst. Wer die Daten von mir haben will, der holt sie sich. Die Schwierigkeit liegt dann immer darin, wie kann ich die Daten wirksam anonymisieren. Das geht im Grunde nur dadurch, dass ich da einen Datentreuhänder einschalte, der über die Daten wacht. So habe ich die Rollen sauber getrennt. Auf dem Wege ist auch medizinische Forschung weiter möglich. Die Forscher holen die Daten ein, dann müssen die personenbezogenen Daten abgeschnitten werden von den medizinischen Testergebnissen, werden getrennt ausgewertet. Aber wenn man jetzt beispielsweise bei einer bestimmten Person, die sich freiwillig an dem Test beteiligt hat, ein schlimmes Krankheitsbild feststellt und will das der Person mitteilen, muss ich sozusagen die Dinge wieder rückabwickeln, schalte ich jemanden dazwischen, der sozusagen beide Seiten im Auge hat. Das kann ein Notar sein, das kann ein weiteres Forschungsinstitut sein. Basophile Granulozyten 0,2%. Eosinophile Granulozyten 4%. Lymphozyten 30%. Monozyten 7%. Anisozytose negativ. Wer die Daten von mir haben will, der holt sie sich. Was man schon auf mittlerer Sicht brauchen wird, ist so eine Art TÜV. Wir werden Gütesiegel brauchen, die dem Nutzer die Gewähr bieten, dass das hardwaremäßig so gebaut ist, dass die Daten zunächst mit dem Gerät bleiben und nur mit ausdrücklicher Zustimmung das Gerät verlassen. Weil das Ding halt ohne Display auskommt, kann man auf dem Band selber direkt nichts ablesen, muss man das Handy halt aus der Tasche kramen. Man hält das Band direkt an das Smartphone und dann verbinden die sich dann über Bluetooth. Hochrechnung, Future-Tracking. Umso häufiger man mit den Technologien trainiert, umso besser entwickelt man dann das eigene Gefühl, wenn man eine Möglichkeit hat, seine Sinne zu eichen. Man hat einen Maßstab, wie fühlt es sich an, wenn ich mich so und so stark belaste. Andererseits steht zu fürchten, dass ähnlich wie durchs Navi der Orientierungssinn, durch Self-Tracking das Eigenwahrnehmungssensorium in Mitleidenschaft gezogen wird. Indem man die Eigenwahrnehmung an die Number-Crunching-Maschine abtritt, findet nur noch mathematisierte Selbstbeobachtung statt. Habe ich gut geschlafen oder muss ich meine Quantified Self-Statistik befragen, ob ich gut geschlafen habe? Durch Empfindungen wie Schmerz, Hunger, Durst und dergleichen belehrt mich die Natur, dass ich in meinem Körper nicht wie ein Kapitän in seinem Schiffe weile, sondern so überaus enge mit ihm verbunden und gleichsam vermischt bin, dass ich mit ihm eine Einheit bilde. René Descartes. Wenn es darum geht, dass ich kein Gefühl mehr habe für mich selbst an neuralgischen Punkten und ich verlasse mich auf solche Entscheidungsmaschinen, dann haben wir unsere Handlungsmächtigkeit und Autonomie delegiert. 4. März 1665. Heute wurde Holland offiziell der Krieg erklärt. Habe beim Pinkeln 2 Blasensteine ausgeschieden. 26. März. Erfreue mich bester Gesundheit und möchte nur wissen, ob es an der neuen Hasenpfote liegt, die ich als Talisman gegen Darmwinde trage, oder daran, dass ich seither den Rücken kühl halte. Wenn ich nämlich nachts sehr lange auf dem Rücken liege, ist mein Urin am nächsten Morgen heiß. Samuel Pepys. Frühfit, spätfit, kletterfit, flugfit, ballfit, schwimmfit, pingfit, pongfit. Ich glaube, dass wirklich ein vollständiges Bild über mein Leben in Daten Sinn machen wird. Es gibt nie eine Situation, wo ich mir Mühe mache, dass keine Daten erfasst werden. Das wäre dann schon ein Aufwand, dieses Erfassen der Daten abzustellen, und da sehe ich keine Notwendigkeit dazu. Wurffit, Ruderfit, Mamafit, Opafit. Warum soll das nicht genauso süchtig machen wie Zigarette rauchen oder irgendetwas? Ich habe unmittelbare Rückkopplungseffekte, ne, zwischen meiner Selbstwahrnehmung und dieser digitalen Fassade, die da aufgemacht wird. Torfit, Treppenfit, Herzfit, Radelfit. Vielleicht liegt es nahe, dass man in dieser Logik der Selbstvermessung immer weitergehen möchte. Ich suche nach Geheimnissen, und richtig spannend wird es ja erst, wenn ich mit allen möglichen Sensoriken vermessen und dann kreuz und quer nach Zusammenhängen suchen kann. Wanderfit, Sprungfit, Pendelfit, Skifit. Deshalb habe ich schon eine grundsätzliche Überwachung, vollautomatisch, und Implantate werden sicher in der Zukunft auch eine Möglichkeit sein, Daten mit noch einer besseren Genauigkeit zu bekommen und eben auch mit einem höheren Komfort, dadurch, dass man dann die Technik nicht mehr ablegen muss und sich nicht mehr um die Technik kümmern muss. Ich gehe schon davon aus, dass ich in vielen Jahren irgendwann auch einen Chip nutzen werde, um eben meine Gesundheit optimal zu unterstützen. Die Haut wird als Grenzfläche aufgegeben. Von Technik durchdrungen. Wir sind heute schon Cyborgs. Herzschrittmacher, komplexe Prothesen, Seh- und Gehörverstärker. In den USA sollen bereits fast 10% der Bevölkerung mit Bioelektronik, mit binnenkörperlicher Technologie ausgestattet sein. Wo liegt dann der Unterschied, wenn ich jetzt einen Chip drin habe? Entscheidend ist und bleibt die Frage, ist damit zwangsweise eine Datenspende verbunden? Ist der Chip in der Lage, Daten unkontrolliert aus den eigenen 4 Wänden heraus in den Äther zu blasen? Das Problem richtet sich weniger nach innen als nach außen. Jüngst verkündete die Fitness-Armbandfirma Jawbone, dass 93% der Träger solcher Armbänder beim San Francisco-Erdbeben Ende August 2014 mitten in der Nacht aufwachten. Was sinnfällig unter Beweis stellt, wie genau besagter Hersteller über das Schlafverhalten seiner Nutzer Bescheid weiß. Und sollte sich eines seiner Schäflein darüber künstlich aufregen, so lässt sich genau diese Neuroaktivität am Abend ablesen. Im Ganztags-EEG, das der Kopfhörer aufgezeichnet hat. Ich sehe das nie kritisch auf der Ebene von einer Einzelperson, weil mich das einfach nichts angeht, ob das jetzt doof oder spaßig oder sexy ist. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich sehe das äußerst kritisch als eine Form schleichenden gesellschaftlichen Wandels, weil sich grundlegend unsere kulturelle Matrix ändert. Also dass Menschen beginnen, sich wie Funktionsmaschinen zu verstehen, anstatt wie handelnde, autonome Subjekte. Der Einzelne ist dann auch tatsächlich für seinen Gesundheitszustand verantwortlich und dass die Risiken individualisiert werden. Das wird sich niederschlagen müssen in einer Separierung. Die Solidargemeinschaft wird dann nicht mehr ohne weiteres funktionieren. Wer nicht self-trackt, kann mit Vergünstigungen nicht rechnen. Muss also indirekt Strafe zollen für seine Unterlassungssünde. Aber nicht nur das, er fliegt raus. Wenn man zu Ende denkt, werden wir eine Fragmentierung der Gesellschaft bekommen und eine Selektierung. Das kannst du besser. Dass man direkt weiß, okay, ich bin jetzt zu wenig gelaufen. Bleib dran. Ist der Vermessungschip erst unter der Haut, dürfte es ein leichtes sein, das aus dem Self-Tracking extrahierte Fitnessprogramm direkt an den Körper weiterzugeben, digital gesteuert Muskelkontraktionen hervorzurufen. Bauch rein, Brust raus. Ohne diese lästige Zwischenstation Gehirn. Schlaf jetzt. Das sind Sachen, wo wir das Rad sehr, sehr schwer zurückdrehen können. Mein großer Bruder bin ich. Die Selbstvermesser. Ein Feature von Ulrich Land. Das ist ja völliger Unsinn. Es sprachen Dorothea Gädecke, There's a better version of you out there. Katharina Giesberts, There's a better version of you out there. Reinhold Weiser, There's a better version of you out there. Julischka Eichel, There's a better version of you out there. Und der Autor, There's a better version of you out there. Ton und Technik, Andreas Völzing und Angela Raymond. There's a better version of you out there. Regie, Tobias Krebs. There's a better version of you out there. Redaktion, Walter Filz. There's a better version of you out there. Produktion, Südwestrundfunk 2015. Jeder Mensch ist anders und manche brauchen das nicht.